man mich schon, hab ich einen Schaden. Ihr seid kein was wert, jeder hält euch für einen Scherz. Eure Anwesenheit voll der Terz, ey Alter, es schmerzt. Ihr wisst euer Ding drehen, morgen wird es euer Ding gehen. Jeder will euer Ding sehen. Ihr müsst euer Ding drehen, in eurem Leben muss was geschehen. Für ewig so weiter darf nicht sein, das müsst ihr verstehen. Ohne was vorzuhaben, bleibt man leer im Magen. Nutzlos trübt sein Glas, warum bloß ohne Geld den Lag? Man soll der Ding nicht was vorhaben, nichts zu tun, was soll man sagen? Fragt man mich schon, hab ich einen Schaden? Zeit verstreicht, bist heute jung, morgen schon alt. Schon bald ist dein Leben schon Vergangenheit. Stief und breit, die Zeit verstreicht. Tagelanges, nutzloses Nichtsein, jahrelanges Nichts, am Ende als Penner allein. Nehmt euer Leben in die Hand, wer das tut, hat's erkannt. Schicksalhaft, wer was Besonderes schafft. Glücklich ist, wer über Geld nicht lacht. Wer gerissen sein Geldbeutel füllt, hat die Macht über Frauen. Kann dann mit ihnen umsauen, so dass die Leute über sie staunen. Wer faul zu Hause rumliegt, sich täglich die Kante gibt, alle Herausforderungen scheut, sie nicht liebt, der auch nicht siegt. Hört den, der diese Seiden bloß ohne Geld den Laden. Man sollte ja täglich was vorhaben, nichts zu tun, was soll man sagen? Fragt man mich schon, hab ich einen Schaden? Ihr seid kein was wert, jeder hält euch für einen Scherz. Eure Anwesenheit voll der Terz, ey Alter, es schmerzt. Ihr müsst euer Ding drehen, morgen wird es euer Ding gehen. Jeder will euer Ding sehen. Ihr müsst euer Ding drehen, in eurem Leben muss was geschehen. Für ewig so weiter darf nicht sein, das müsst ihr verstehen. Ohne was vorzuhaben, bleibt man leer im Magen. Nutzlos Trübsal blast, warum bloß ohne Geld in den Laden? Man sollte täglich was vorhaben, nichts zu tun, was soll man sagen? Fragt man mich schon, hab ich einen Schaden? Die Zeit verstreicht, bist heute jung, morgen schon alt. Schon bald ist dein Leben schon Vergangenheit.